ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 15 mit Dennis Coffey, Little Beaver, Mikis Theodorakis, Giovanni Fusco, Esquivel mit Columba Dominguez, Kent Boogaloo Harris, The Coasters, Bo Diddley, Chuck Berry, Louis Jordan, Richard Thompson, Mike Stern, Ed Bickert, und Wawa Watson. Die 15. Folge des musikalischen Fundbüros öffnet die Pforten mit Wawa Regen Watson und Dennis Coffey, seinem großen Vorbild aus Detroit. Beide Gitarristen waren eng mit dem Motown-Label verbunden. Beide Gitarristen benutzten sowohl den Wawa als auch andere Effektgeräte für ihr Gitarrenspielen. Gewissermaßen führte Dennis Coffey bei Motown die Rockgitarre ein, indem er den bisher bei Motown kaum verwendeten Fuzz spielte. Also einen für die Rockmusik typischen Verzerrereffekt. Sowohl Wawa Watson wie auch Dennis Coffey wurden besonders gerne von dem Produzenten Norman Whitfield für Studioarbeiten eingesetzt. Beispiele dafür sind im Fall von Coffey zum Beispiel Cloud 9 von den Temptations oder Edwin Starrs Klassiker War aus dem Jahre 1970. Ab und an bekam man auch beide Gitarristen im Doppelpack zu hören, so wie bei der Studioproduktion Psychedelic Check von den Temptations aus dem Jahre 1970. Watson war öfters bei den Temptations zu hören, sowohl bei Masterpiece wie auch bei Papa Was a Rolling Stone kam Wawas Gitarre zum Einsatz, aber auch bei Marvin Gaye's What's Going On von 1971 und dem zwei Jahre später folgenden Let's Get It On war Wawa Watson mit seiner veredelnden Gitarre zu hören. In den 80er Jahren tourte Wawa Watson mit Marvin Gaye, in den 90er Jahren hörte man ihn auf Studioproduktionen wie zum Beispiel von Alicia Keys und Anfang der 2000er Jahre war Wawa Watson mit der Neo-Soul-Sängerin Angie Stone im Studio. Wir hörten zwei Titel aus den Mid-70ern, zuerst Wawa Watsons Go Wawa von 1976, danach Dennis Coffey's Chicano aus dem Jahr 1974. Aber nicht nur in Detroit machten Studio-Gitarristen Solo-Karrieren, nein, auch in Miami, Florida. A Little Something Nice, Little Beaver. We'll be right back. Gitarrist Willie Hale, so Little Beavers bürgerlicher Name, war Teil der Houseband des TK-Labels in Miami, Florida, das die Disco-Welle mit auslöste. Die Disco-Welle rollte Anfang der 70er Jahre auch dank Studiomusiker wie Little Beaver, aber sie überrollte ihn auch, wie das TK-Label an sich, das 1981 bankrott ging. Die bekanntesten Hits des TK-Labels sind The Youth Corporation mit Rock the Boat oder George McRae's Rock Me Baby. Zeit, die Musikrichtung zu wechseln. Mikis Theodorakis mit der Titelmelodie des Costa Gavras Films Set aus dem Jahre 1969, O Antonis. Para disipar tus pensamientos. No hay otro lugar igual para hacer lo que tú quieras. Mujeres hermosas, amor, vanidad, lujuria, riquezas, voluptuosidad. Para complacer tu vanidad, para que se vuelvan tus pasiones realidad. Puedes elevarte en un segundo hasta un paraíso artificial. En un laberinto de ilusiones y maldad, fiebre loca, nocturna, que provoca fieras tentaciones. De este mundo para complacer tu vanidad, para que se vuelvan tus pasiones realidad. Weitere Filmtitelmelodien. Als zweites hörten wir Giovanni Fuscos Titelthema von La Ventura, einem Michelangelo Antonioni-Film aus dem Jahre 1960. Danach Juan Garcia Esquivel, dem mexikanischen Exzentriker, mit der Titelmelodie von Cabaret Tragico aus dem Jahre 1958. Den Film kenne ich nicht. Ich habe mal Ausschnitte gesehen. So eine Mischung aus Film Noir und Musical. Die Sängerin war Columba Dominguez, die auch die Hauptrolle spielte. Alles etwas oder sehr over the top. Die Aufnahme, die wir hörten, erinnert mich etwas an Sängerinnen wie Dalida. Allerdings legt Columba Dominguez in allen Bereichen noch einen Zahn dazu. Aber over the top war man nicht nur in Mexiko der 50er Jahre, das schafften die Amerikaner in den 50er Jahren auch spielend. I was shopping for a suit the other day and I walked into the department store. I stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, a salesman come up to me. He said, what can I do for you? I said, go in and show me all them sport clothes like you supposed to. He said, well, this year the country's on a continental kick. Everybody likes the Latin designs. I said, well, do you have? He said, we got everything. You see, clothes is our line. Wrap it up while you got it here on hand. That's what I told him. Be because I'm going to a party and I want to look as sharp as I can. I said, tell me more now, tell me more. He said, comfort in dress will be the keynote with assorted colors toned down to a sheen. Now just picture yourself in patch pockets all on nail, lapel, silk, mohair, gabardine. He said, now stop here a minute, look at this new fabric that just come in, I got on the shelf. It's an imported lightweight material. Try it on, go stand in the mirror and dig yourself. He said, now this is the newest of the splash weave with the cutaway flap over twice. It's a box back two-button worsted model. I say, that's real nice. Wrap it up while you got it here on hand. I want to be standing tall tonight because I'm going to a party and I want to look as sharp as I can. You see, they're wearing 28 shades of grays this year with the new knit stitch in the ways and the very latest patterns of plaid stripes and checks. All that's gonna be in good taste. And for the businessman, we feature the natural shoulder, that retail wholesaler, the deal. But with the custom cuffs and the walking shorts, but I won't let you have me to steal. I said, well, fix me up with a credit account, Dad, and I'll make every payment like I should. He said, well, wait just a minute, let me run in here and check my books and see if we're standing good. When he come back, he said, I'm sorry, my boy, but I can't do no business with you. I said, what you mean, Jelly Bean? He said, your credit didn't go through. Wrap it up while you got it here on hand. I'm brokenhearted now because I'm going to a party and I want to look as sharp as I can. Doggone it, I'm mad enough to dip snuff. I was shopping for a suit the other day and walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, a salesman come up to me. He said, now what can I do for you? I said, well, go in there and show me all in sport clothes, like you supposed to. He said, well, sure, come on in, buddy, and dig these fabrics we got laid out on the shelf. He said, pick yourself out one, try it on, stand in the mirror and dig yourself. Ooh, that suit's pure hair and bone. Ooh, yeah, that's a suit I'd like to own. Ooh, buddy, that suit is you. Yeah, I believe it too. I see for the businessman, you featuring the natural shoulder that retail, wholesale, and deal. It's got the custom cuffs and the walking short, he said. And I'm gonna let you have it a steal. And for the playboy, you have the latest in tweed with the cutaway flap over twice. It's a box back two button western model, he said. Nah, ain't that nice? Them buttons are solid gold. You made a deal, so that collar's pure camel hair. Well, you can just sit that right there on that chair. You go back there and you get that paper and let me sign on the dotted line. And I'll make sure I get all my payments in right on time. Now wait a minute, buddy. Let me go back here and do a little checking on you. Then the man, he come back, he say, I'm sorry, my man, but your credit didn't go through. Why, what you mean? Ooh, ain't this a shame? My heart's in pain. Pure herringbone. That's a suit you will never own. Lord have mercy. I got a good job. I was driving home on the boulevard late one night when I spied a guy over on the corner bumming all alone. Now as I passed him by, I I heard him holler out, "Hey!" I slowed down to see what he said. He hollers, "By any chance, are you going my way?" I said, "Why, sure, baby, hop on in and give me a cigarette." Just then he reached down in his pocket, and that was the moment I regret. He hollered, "Reach for the sky!" I said, "But I don't understand, sir." "Don't try no monkey business. I've got a stopper in my hand." And then he says, "Look here, you see this here I got in my hand? This is a 38 pistol built on a 45 frame. Shoots tombstone bullets and a ball and chain." He said, "Now I ain't trying to shake you up, but I just want you to know, if the cops start to crowd me in it, you're gonna be the first to go. So now look here, don't even look back. You just drive on just like ain't nothing happening." That's what he told me. He wouldn't even let me look back at nothing. He said, "When I get to that red light, he wanted me to go to my left and then jump back to my right. He says, now, I want you to drive up in that alley. Not that alley, that one over there. And cool it behind that liquor store. And keep a sharp lookout at all times while I sneak in that back door." That's what he told me. He said, "Keep my foot on that gas and always be on guard. Cause when he come running out there with all that money, he wanted me to mash on it real hard." He said, "Now, don't let him come out of there and find me a double cross. Because he murder when the heat's on. Trembling. A spotlight hit me dead in the face. The cop pulled up behind me and said, "Move up a little bit, man, for we want to take your place." And then this guy come running out of the store with the money in his hand and said, "Oh, there you are." He made a mistake in the dark and ran and leaped in the police car. When they put the handcuffs on him, I said, "Child, your crime have outgrew him." And then they said, "Yeah, we gonna put him so far back in jail this time that they gonna have to pump air into him." As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, "No money down." So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. The dealer came to me, said, "Trade in your Ford and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged boy. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford Dodeville, with a Continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. And I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Get that car and I'm gonna head on down the road. Yeah, then ragged foot. I want 4 carburetors and 2 straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want $30,000 liability. That's all she wrote. I've got me a car and I'm headed on down the road. No money now. I don't have to worry about that broken down ragged Ford. Nahm Kent Boogaloo Harris eine Single für das Crest-Label in Hollywood auf. Close Lines war auf der A-Seite und auf der B-Seite Cops and Robbers. Das Label war auch noch ein sehr junges Label und wurde eigentlich später eher durch Pop-Balladen wie Turn Around, Look at Me, ein früher Top-100-Hit von Glen Campbell, bekannt. Kent Harris hatte gar nicht vor, eine Platte aufzunehmen, als er sich bei dem Crest-Label vorstellte. Er war daran interessiert, seine Songs irgendwo unterzubringen, nahm aber die Gelegenheit wahr, eine Platte aufzunehmen, die allerdings kein kommerzieller Erfolg wurde, weil das Label in dem Sinne kein Rhythm and Blues-Label war und erst noch das eigene Profil finden musste. Crest Records ging übrigens 1963 schon bankrott. Im Anschluss an Close Lines, die bekanntere Coverversion von den Coasters aus dem Jahre 1960, Shoppin' for Clothes. Als Leadvokalisten hören wir Billy Guy und den Basssänger Willie Dub Jones. Lied Nummer 3 war ebenfalls eine Coverversion von Kent Harris. Und zwar Bo Diddley, Cops and Robbers, aufgenommen im gleichen Jahr wie das Original, aber auf Chess Records. Während die Coasters und Kent Harris von Kleidung träumten, die sie sich nicht leisten können, träumte Chuck Berry von einem Auto, das für ihn absolut unerschwinglich sein wird. No Money Down, aufgenommen auch bei Chess Records und veröffentlicht 1955 auf Chuck Berrys zweiter Session. Angesprochen auf seine Lieblingskünstler, sagte Chuck Berry: Zum Hören Nat King Cole, zum Jammen und Zusammenspielen und als Role Model für seine eigene Musik Louis Jordan. Wir hören nun Louis Jordan mit dem Titel I Believe in Music, aufgenommen 1973, als er in Europa auf Tournee war. People who believe in music are the happiest people I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet and sing along with me. Lift your voices to the sky and tell me, what do you see? The great one! I believe in music. I believe in love, yeah. 1981 nahm der Mitbegründer von Fairport Convention, Richard Thompson, die Platte Strict Tempo auf. Von dieser Platte hören wir den irischen Traditional Banish Misfortune. Thank you. Der Gitarrist Mike Stern war 1975 Mitglied bei Blood, Sweat and Tears, 1979 in der Billy Cobham Band und 1981 Bandmitglied bei Miles Davis. Wir hören seine Eigenkomposition aus dem Jahr 1997, Lumpy. Zum Abschluss Ed Bickert, ein kanadischer Jazzgitarrist, der ebenso wie Mike Stern den Telecaster bevorzugt. Wir hören Walking My Baby Back Home aus dem Jahre 1978. Bickert wird am Kontrabass von Don Thompson begleitet. Das war das 15. Musikalische Fundbüro. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Frank Framat Matthias.